Ja. Es geht eins, zwei, Untergang. Nur noch Asche, wo auf einmal deine Brücken waren, hunderte Mann. Da am Nebel 100 Fäuste, unter Zugzwang, keine Gefangenen, keine Verwundeten. Unter dem Tsunami der versammelten Jugendmassen verlassen den Platz wie Stacheldraht in einer Blutlache. Geben Takt an, wie in einer Fußmaschine. Die Gegner sehen vermummt aus wie ihre Sultanmiezen. Wir zerfleischen sie im Team wie Wolverine zu Sonnenaufgang. Danach stecken nur noch Stummel in den Bootsstiefeln drin. Tag drauf, summieren sich die getrainierenden Getriebe zu pulverisierende Guillotine, fliegende Messer, rasierende Barbiere, auf aufmärtyrende Verlierer unter dem Stern der 246, einklappend wie die Scharniere ohne WD246. Kennst du? Ey, Bitch, ist es ein Track? Um die Blut zu vergießen. Und die anderen verletzen sich beim Buttermesserspielen. Für alle, die es rappen, dann sei es verziehen. Es ist Debauchery und Haunted Hill. Es ist nicht Silent oder Resident Evil. Hills Have Eyes oder Kill Bill. Es ist nicht 13 Geister, I Am Legend oder Will Smith, Bitch. Ich spreche mein Brot hier mit hunderten Kids, denen das Paradies, das du ihnen versprichst, bietest, in deiner Art zu stalagniert ist. Das, was Frankreich parodiert ist und bleibt ein Handzeichen, radiert ein geschichteter Weg, der sich hinter den Hintermännern des Terrors versteckt. Diese Welt ist voller Krisen und das war sie schon immer. Denkt an den Kalten Krieg, diese Chances, als die Mauer fiel für den Kapitalisten, die Wegwerfgesellschaft zu erschaffen. Alles hat Vor- und Nachteile. Ihr gestaltet euer Verzweifeln, euer Selbstdasein. Diese Endzeit des Ultrakapitalisten, ohne menschlichen Nutzen auf Konzerne gerichtet. Anheim, weil das Alte ein Lied ist. Weil es im Alten ein Lied ist und es trällert. Nur dass es niemanden gibt, der das Künstler über die Kartenpläne schmiedet. So wie unser Vormünder uns verstummen ließ. Sie schmieden Pläne über die Karten. Kein Künstler schmiedet die Karten. Und die Armen werden Diebes und die Reichen werden Diebes. Das muss reichen Dynamit, damit aus hunderten Dioptrien, die du im Nebel siehst, das Blut der Schlipsträger fließt.